Baron, das stimmt mich frohgemut. Ich denke, wir verstehen uns sehr gut. Die Hand darauf, mein Bester, denn so beweist er, er ist ein feiner Bürgermeister. Egal wie Sie es sehen, eins ist sonnenklar, weil wir uns gut verstehen, sind wir ein prima Paar. Alles meins, alles deins, ganz egal, dieser Lärm, der ist doch für alle eine Qual. Uns egal, was andere von uns denken, wir haben nix, wir haben nix, wir haben nix zu verschenken. Nichts zu verschenken, Herr Bürgermeister. Außer uns selbst. Das ist ein guter Witz. Ja, guter Witz. Bürgermeister, das ist souverän. Ich denke, dass wir uns da schon verstehen. Ich sehe, ich kann Ihnen da ganz vertrauen. Ist doch klar, auf mich können Sie bauen. Egal wie Sie es sehen, eins ist sonnenklar, weil wir uns gut verstehen, sind wir ein prima Paar. Alles meins, alles deins, ganz egal, dieser Lärm, der ist doch für alle eine Qual. Uns egal, was andere von uns denken, wir haben nix, wir haben nix, wir haben nix zu verschenken. Alles meins, alles deins, ganz egal, dieser Lärm, der ist doch für alle eine Qual. Uns egal, was andere von uns denken, wir haben nix, wir haben nix, wir haben nix zu verschenken. Nichts zu verschenken, Herr Bürgermeister, außer wie Sie ebenso treffend sagten, uns selbst.